Zuweilen suchte er Händel und genoss den Ruf eines bärenstarken Menschen. Eines Nachts hatte er in einer lustigen Gesellschaft mit einem einzigen Hieb einen baumlangen Hüter der Ordnung niedergeschlagen. Trinken konnte er endlos, aber er konnte auch wieder ganz darauf verzichten. Manchmal verübte er Streiche, die ans Unerlaubte grenzten, aber er konnte auch Ruhe halten. Rasumichin zeichnete sich ferner dadurch aus, dass ihn kein Misserfolg verwirrte und selbst die schlimmsten Verhältnisse schienen ihn nicht umwerfen zu können. Er vermochte es, gegebenenfalls womöglich auf einem Dachboden zu hausen, höllischen Hunger und ungewöhnliche Kälte zu ertragen. Er war sehr arm und verschaffte sich ganz allein seinen Unterhalt durch alle möglichen Arbeiten, für die er eine Unmenge Quellen hatte. Einmal verbrachte er einen ganzen Winter in ungeheiztem Zimmer und begründete es damit, dass man in der Kälte besser schlafe. Gegenwärtig war er gleichfalls gezwungen, die Universität aufzugeben, aber nicht auf lange Zeit, und er bemühte sich aus allen Kräften, seine Verhältnisse zu verbessern, um das Studium wieder fortsetzen zu können. Raskolnikow war seit 4 Monaten nicht bei ihm gewesen. Rasumichin aber wusste nicht einmal, wo Raskolnikow wohnte. Vor 2 Monaten war er ihm einmal zufällig auf der Straße begegnet. Raskolnikow hatte sich jedoch abgewandt und war auf die andere Seite hinübergegangen, damit Rasumichin ihn nicht sehe. Rasumichin hatte ihn wohl erkannt, ging aber ebenso vorbei, weil er den Freund nicht belästigen wollte. »Ich hatte doch noch vor kurzem wirklich die Absicht, Rasumichin um Arbeit zu bitten, dass er mir Stunden oder etwas anderes verschaffe«, dachte Raskolnikow weiter. »Aber womit kann er mir denn jetzt helfen? Gesetzt den Fall, er verschafft mir Stunden. Ja, gesetzt den Fall, er teilt mit mir sein letztes Geldstück, wenn er eines hat, so dass ich mir Stiefel kaufen und meine Kleidung instand setzen könnte, um Stunden zu geben. Aber was weiter? Was kann ich mit den paar Münzen anfangen? Ist es denn das, was ich jetzt brauche? Es ist lächerlich, dass ich zu Rasumichin gehen wollte.« Die Frage, warum er jetzt zu Rasumichin gehen wollte, beunruhigte ihn mehr, als er sich selbst eingestehen mochte, und voll Unruhe suchte er nach irgendeinem für sich unheilverkündenden Sinn in dieser anscheinend ganz gewöhnlichen Handlung. »Wie konnte ich nur die ganze Angelegenheit durch Rasumichin in Ordnung bringen wollen? Habe ich denn als letzten Ausweg nur Rasumichin gefunden?« fragte er verwundert sich selbst. Er dachte nach und rieb sich die Stirn, und seltsam, plötzlich, ganz unerwartet, überraschte ihn nach sehr langem Sinnen ein sonderbarer Gedanke. Zu Rasumichin«, sagte er sich auf einmal völlig ruhig und wie fest überzeugt, »zu Rasumichin werde ich bestimmt gehen, aber nicht jetzt. Ich werde zu ihm hingehen, am Tage danach, wenn das schon geschehen sein wird und wenn alles neu anfängt.«